Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Jetzt. Die Sitzung soll aufgezeichnet werden. Gibt es jemand, der etwas gegen die Aufzeichnung hat? Das ist nicht der Fall. Dann übergebe ich die Sitzungsleitung an Sami, die das gerne machen möchte heute. Danke fürs Gerne, ja. Ich begrüße euch um 22.05 Uhr. Die Sitzung wird aufgezeichnet. Wir fangen mit der Tagesordnung an. Das ist erstmal die Genehmigung der Tagesordnung. Wird die Tagesordnung genehmigt oder hat jemand Einwände? Die Tagesordnung ist genehmigt. Genehmigung des letzten Protokolls. Habt ihr das alle gelesen? Könnt ihr es genehmigen? Ja, gelesen und genehmigt von mir. Sonst keine Widerrede? Dann würde ich sagen, ist das letzte Protokoll damit auch genehmigt? Gibt es Mitgliederzugänge oder Abgänge? Keine Mitgliederzugänge, aber auch keine Abgänge. So, dann kommen wir zum Bericht aus der Fraktion. Dank Merkel-Phone gab es in der vergangenen Woche diverse Interviews von Frank Herrmann zum NSA-Skandal zu sehen und zu hören. Da sind die Links drin. Aktuell ist die Weiterfinanzierung des Schulsozialarbeiter in NRW durch den Bund unser Thema. Ansonsten gilt weder das Gesagte aus der vergangenen Woche, noch ist Herbstpause und die Abgeordneten werkeln vor sich hin. Irgendwelche interessanten Neuerungen dazu? Sieht nicht so aus. Im Tracker gibt es nichts Neues. Termine stehen bisher noch keine drin. Weiß jemand etwas von neuen Terminen? Keine neuen Termine? Es gibt nur einen Termin heute. Heute ist Internettag und Bernd TH hat mich eben darauf hingewiesen, dass er in der gesamten Piratenpartei da nichts zu gehört hat, aber selber was veröffentlicht hat bei den Thüringer Piraten. Und das nur als kleiner Hinweis am Rande. Ja, da Internettag ist und wir alle im Internet uns bewegen gerade, ist es ja völlig in Ordnung. Dann geht es um das Team Pressemitteilung Lektorat. Hat da jemand etwas zu Neues, Wichtiges zu vermelden? Hat sich da was geändert? Offensichtlich nicht. Oder? Ich warte. Nichts Neues. Gut, dann gehen wir über zum Social Media Team. Dazu bitte Berichterstattung. Ja, bei Facebook läuft eigentlich alles so vor sich hin. So gefühlsmäßig war letzte Woche ein bisschen mehr los, aber es gibt da jetzt nicht irgendwie grundsätzlich irgendwas Erwähnenswertes. Nö, ist normale Schwankung. Also auch nicht irgendein Grund, warum da mehr los war. Ja, doch, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir letzte Woche mehr gepostet haben und müssen uns halt diese Woche einfach nochmal ein bisschen dran halten. Okay, irgendwas Wichtiges gepostet? Ja, also nichts Erwähnenswertes fällt mir jetzt da so auf Anhieb ein. Es waren halt diverse Posts rund um LPT noch im Nachgang und da kam noch ein bisschen was davor. Vor dem LPT hatten wir eine ziemlich hohe Spitze, da ging es um irgendwie 100% hoch und dann ist es jetzt wieder um 60% runter. Das ist aber irgendwie so eine normale Schwankung, wenn man so eine große Anhängerzahl hat. Hängt auch immer sehr stark davon ab, welche Posts man dort macht. Wenn man Medien zum Beispiel spiegelt, dann haben die an sich schon eine sehr große Reichweite und die wird dann gleichzeitig auf die Seite übernommen. Dann schießen die Prozente bei uns hoch, obwohl wir eigentlich gar nichts dafür getan haben. Ach ja, genau. Und wir hatten, ich glaube, zwei Posts waren zu dem Meinungsbild von Andi auf dem LPT zum Nichtraucherschutzgesetz. Und das hat ja halt immer größere Diskussionen, sowohl positiv als auch negativ nach sich gezogen. Das polarisiert halt dann ziemlich. Christoph, lass dich davon nicht nervös machen. Das sind immer die gleichen Protagonisten. Das sind so eine relativ überschaubare Anzahl von Leuten, die Facebook nach allen Pro-Postings durchsuchen und dann eben gehässiges Zeug dahin posten. Ne? Das ist man gewohnt in dem Thema langsam. Ja, ja, klar. Also es gab auch deutlich mehr, ich sag mal, positive Reaktionen durchs Favorisieren beziehungsweise gefällt mir als die paar negative Kommentare. Okay, dann danke ich euch für den Bericht. Und dann gehen wir jetzt weiter, wenn es dazu nichts mehr gibt zum Fragen oder sonst irgendwas. Dann würde ich weitergehen zum Bericht Krähennest Nebelhorn Radio. Da ist im Moment Herbstpause. Wann ist die zu Ende? Nächste Woche. Also nach den regulären Herbstferien auch. Ja. Okay. Dann kommen. und mal mit Ruhe. Herbstpause, die ist am Sonntag zu Ende, geht mit 3.11. in Kerpen wieder weiter. Keine richtige Herbstpause, aber im Grunde genommen momentan haben wir nicht großartig was zu werkeln, sind aber in Vorbereitung für den Bundesparteitag, sprich für die Kandidaten-Podcasts. Da haben wir morgen, ich glaube 19 oder 20 Uhr Termin noch mit den Leutchens von der Flaschenpost und sind da die Fragen um Abstimmen etc. pp. Also wie gesagt, Herbstpause, nicht wirklich in dem Sinne, aber es tut da mal gut, ein bisschen Ruhe zu haben. Okay, ihr werdet dann ja auch mit den Kandidaten-Podcasts genug zu tun haben. Dann bedanke ich mich und dann gehen wir weiter zum Kompass. Jemand etwas dazu zu berichten? Ja, zum Kompass ist nicht viel zu sagen. Der ist im Endspurt. Das war also zum Bundesparteitag die nächste Ausgabe da haben. Themen schon bekannt? Sozialmedia. Okay. Sonst noch Fragen dazu? Nein. Gut. Dann gehen wir weiter zum Monitoring und Terminscouting. Volker, du machst noch Pressespiel. Jo. Irgendwas dazu zu sagen, Volker? Entschuldigung, ich hatte akustisch nicht verstanden. Hast du noch irgendetwas dazu zu sagen? Ja, nun, ich hole mir die immer aus dem Google raus und trage die dann ein. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir und dann gehen wir über zu sonstige Themen. Ja, unter sonstige Themen ist ja der Unterpunkt dieses Real-Life-Treffens, was wir vorhaben am 17.11. Haben sich noch gar nicht so viel ins Pad eingetragen. Wäre auch schön, wenn sich da noch Leute finden, die vielleicht sagen, boah, ich bringe noch Brot mit oder ich mache noch dies oder jenes. Nochmal drüber schauen. Okay, das wäre das eine sonstige Thema, AG, ÖA, Real-Treffen. Wie geht es weiter? Was haben wir noch? Noch Sonstiges. Und sonstiges Ideen zur Weiterarbeit vielleicht? Ihr seid so erschreckend schweigsam. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, darüber zu sprechen. Versuch es einfach mal. Ich habe mich für den Stellvertretenden Pressesprecher beworben. Ich wollte das nur mal irgendwann gesagt haben. Und auch mal rumfragen, haben das noch andere gemacht? Oder sieht es momentan gar nicht so aus, als ob irgendwer den Pressesprecherjob oder den Stellvertreter machen will. Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Vielleicht erzählst du. Ja, es gab ja die Ausschreibung und allgemein bekannt. Auch in mehreren Protokollen und weiß auch nicht, ob sich schon irgendwer darauf gemeldet hat, in irgendeiner Weise, außer mir. Ja, mach du, Vako. Ja, vorher hätte ich die Frage, hast du Rückmeldung schon bekommen vom Landesvorstand, wie der zeitliche Ablauf ist? Nein. Okay, dann. Also außer, dass ich eine Ticketnummer bekommen habe, habe ich gar nichts bekommen. Das ist doch schon mal was. Ja, super, ne? Diese Ausschreibung läuft ja bis 3. November und ich denke, dass die nach dem 3. November dann diejenigen auch informieren, die sich beworben haben, wie es dann weitergeht. Poste die jetzt auch mal hier in Chat und auch ins Pad hinein. Ja, danke, Harald. Holarius, du weißt also von weiteren Bewerbungen auch tatsächlich gar nichts, nein? Nein. Deswegen haben wir denn momentan sowas wie so einen Interims-Ansprechpartner, Hauptansprechpartner? Ich glaube, solange wie die Bewerbungen noch laufen, ist es doch weiterhin Sasa, oder? Ja. Steht immer noch unter den Pressemitteilungen als Verantwortliche drunter, so ist es. Genau, und Jens hat gestern war das gestern oder vorgestern, ich glaube gestern, wir haben im Mumble darüber gesprochen, dass es 4 bis 5 Bewerbungen gäbe schon. Irgendwie sowas. Ja, dann wissen wir zumindest von einer von diesen Bewerbungen. Ist ja schon mal was. Okay, weitere Wortmeldungen zum Thema. Möchte jemand Holarius die Daumen drücken, Glück wünschen, sonst was machen? Ich glaube, das möchten wir fast alle, oder? Ich finde das gut. Ja, dann sagt's doch einfach mal. Ich dachte, die meisten würden jetzt sagen, oh Gott. Denken, Holarius, und sagen sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ich wollte gerade sagen, das machen wir doch nicht öffentlich. Hier wird aufgezeichnet. Aber Hosen runter, hier gibt's doch noch mehr Leute. Kann doch nicht sein. Ich finde das schön, dass Holarius das macht. Gemacht hat. Ansonsten sich beworben hat. Ansonsten solltest du dann auch den Zuschlag kriegen. Herzliches Beileid. Okay, weitere Ideen sind da unten immer noch offen. Also es können auch noch völlig andere Ideen geäußert werden, solange sie einigermaßen mit der AGÖA in Zusammenhang stehen. Wenn das nicht passiert ist, dann würde ich tatsächlich zu einer unanständig frühen Stunde die Sitzung schließen wollen. Nee, das geht gar nicht, Sami. Nee, ne? Nein. Also wir haben doch gerade vollkommen unzusammenhängend in der AG Events, ich habe es am Rande noch mitbekommen, auch darüber gesprochen, dass so ein LPT ja für die Presse total langweilig ist, wenn den ganzen ersten Tag nur Satzungsänderungsanträge gemacht werden, so mit Komma verschieben und so. Und dass das doch vielleicht auch mal in der AG Öffentlichkeitsarbeit thematisiert werden sollte. Du kommst jetzt recht spät mit der Idee. Ich freue mich sehr. Das ist dann unter Ideen keine, ne? Genau, das ist jetzt eine. Da haben wir schon mal eine. Vaku, könntest du das bitte weiter ausführen, damit das alle hier auch verstehen? Ach so, okay, war das so schwierig zu verstehen? Ja, also ich meine, die Frage ist, inwieweit wir vielleicht als AG da auch ein bisschen Einfluss drauf haben könnten. Der Christoph macht komische Geräusche. So einen Landesparteitag pressemäßig interessanter zu gestalten. Ja, die Debatte ging dann natürlich noch weiter. Das Problem ist, wenn wir als AGÖA dem Landesvorstand oder beziehungsweise dann den Leuten, die die Tagesordnung machen, empfehlen, aus Öffentlichkeitsgründen die wichtigen und interessanten Dinge auf einen Samstag zu legen, weil da die Presse da ist, wohingegen sie am Sonntag nicht da ist, dann hätte man in diesem Falle sagen können, wir legen also bestimmte Wahlprogrammanträge und ähnliches mehr auf den Samstag und fangen dann erst später mit den Satzungsänderungsanträgen an, weil die allgemein als für sehr langweilig erachtet werden. Der Einwand dagegen ist natürlich irgendwo auch richtig. Das kann so vorgestellt werden, aber wenn die Beteiligten an einem LPT abgehalten werden sollen durch GO-Anträge, so eine Tagesordnung von hinten nach vorne und kreuz und quer wieder umzuwenden aus Gründen, dann bringt das Ganze gar nichts. Man müsste also im Vorfeld schon erklären, warum diese Tagesordnung so gestrickt ist und dass man die auch bitte dabei belassen möge. Sonst hat das Ganze wenig Sinn. Ja, da haben wir das Thema Öffentlichkeitsarbeit und die müssen wir innerhalb genauso tun wie nach außen. Und es war durchaus meine Idee zu sagen, bitte macht die Themen möglichst früh, damit die Presse was zum Futtern hat, weil die erzählen nichts über Satzungsanträge, sondern lieber, ich spinne jetzt mal, Piraten fordern, ach, was weiß ich, 20,5% Mindestlohn oder weiß der Geier was. Also ich glaube, ich muss da mal reingrätschen gerade, sorry. Also die Diskussion geht vollkommen an der Realität vorbei. Normalerweise ist es so, dass die Leute ja vorher mit den Pressesprechern sprechen. Dann weiß man ungefähr, auf was man sich einlassen kann. Und was hier passiert ist, ein großer Fehler war, dass in unserer Pressemitteilung, die habe ich aber selber auch nicht gelesen gehabt vorher, die rausgeschickt worden ist, drin stand, dass sich auf dem LPT mit der verlorenen Wahl auseinandergesetzt wird. Da haben mich also quasi dann die Leute drauf angesprochen von der Presse, deswegen waren die auch so früh da, damit sie auf keinen Fall was verpassen. Das gab es aber gar nicht, das Thema. Das stand weder in der Tagesordnung, noch hat das dann wirklich da stattgefunden. Das hätte man natürlich vorher wissen müssen, wenn man es reinschreibt in die Pressemitteilung, dass wir damit ein Problem kriegen. Ich habe es aber auch, wie gesagt, nicht gesehen, sonst hätte ich vielleicht schon vorher darauf hingewiesen. Dass wir so bestimmen müssen, die Reihenfolge ändern müssen, dass es der Presse gefällt, ist halte ich auch für falsch. Denn wenn es ungefähr klar ist, wann das dran kommt, dann kommen die Leute halt auch erst dann, wenn es spannend ist. Und das ist eigentlich gar kein Problem, also meiner Meinung nach. Da hat man eher dann ein bisschen Zeit, nebendran Interviews zu machen mit den Leuten. Also das gab es ja auch, Paki hat länger mit mehreren gesprochen, der Jens hat mit Leuten gesprochen. Also da das drauf anzupassen und die LPTs öffentlichkeitswirksamer zu machen, zum jetzigen Zeitpunkt halte ich für eher unrealistisch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass in einer solchen Pressemitteilung dann stand, etwas über eine Public-Key-Schulung und Austausch etc. Und das hat natürlich nicht stattgefunden. Die Presse hat da erstaunlicherweise noch nicht mal nachgehakt oder ist darauf umgeritten. Aber die Idee als solche, natürlich müssen wir uns nicht dauernd nach der Presse richten, wollen wir auch nicht. Aber wenn es kein Problem macht, weil jeder weiß, dass die Presse samstags kommt und nicht sonntags, dann die Sachen, die sowieso behandelt werden, aber zumindest so umzustellen, dass am Samstag die wirklich interessanten und eigentlich auch ja wichtigen Sachen behandelt werden. Und Satzung ist auch wichtig, aber für die Presse nicht unbedingt so prickelnd. Und die Reihenfolge macht schon mal gar nicht, ja, bis auf einen einzigen Antrag. Dann kann man das natürlich mal bedenken. Wobei es ist wichtig, dass wir natürlich sagen, bei einem derartigen LPT, wenn wir ein Wahl-LPT haben, dann geht der Eber 2 Tage und bis alle Ämter gewählt sind, brauchen wir auch mindestens 1,5 bis 1,75 Tage. Dann ist wieder eine ganz andere Situation. Wenn wir eben so einen fast reinen Antrags-LPT haben, dann kann man das gegebenenfalls berücksichtigen. Wobei am Sonntag war auch noch Presse da gewesen, wobei am Samstag war eben etwas mehr Presse da als am Sonntag. Kleiner Einwand. Falls ich mal was dazu sagen darf, ihr redet hier am Pudding völlig vorbei. Das ist der Souverän dieser Veranstaltung, der LPTs, ist die Versammlung selber. Von daher ist alles, was man dazu plant, Makulatur, wenn der LPT hergeht und sagt, wir stellen jetzt die Tagesordnung um. Das ist eh klar. Das habe ich ja gesagt. Daher ist die Diskussion völlig obsolet. Okay, kleine Frage dazu. Ja, vielleicht auch nur eins. Ich hatte eine kleine Frage, danke fürs ins Wort brechen. Darf ich daran erinnern, dass wir noch im Stream sind und wir die Sitzung auch noch nicht abgebrochen haben. Ich möchte darum bitten, das zu bedenken. Gut, dann sage ich nur einfach gerade nur noch ein einziges Mal meine Meinung. Ich hielte es für besser, wenn wir uns für oder gegen, ohne Wertung, Garzweiler entscheiden, das am Samstagsvormittag zu machen, statt am Sonntagabend, damit wir vielleicht schon Samstagabend irgendwo in den Nachrichten sind. Das ist das, was ich denke. Vielleicht ist es falsch. Okay, wir können dieses Thema gerne nach dem Streaming weiter besprechen und kontrovers diskutieren. Ich würde nur jetzt tatsächlich, weil es sonst nichts Neues gab, die Sitzung beenden. Doch, Rosario, ich habe eine Wortmeldung im Chat geschrieben. Habe ich nicht gesehen, weil ich im Protokollbett bin. Sag es ja. Danke. Also, erstens, warum willst du die Diskussion beenden? Also, es ist eine Diskussion, die jetzt in die ÖA-Sitzung reingetragen ist. Und warum, verstehe ich jetzt nicht, warum du die einfach beenden willst. Weil die gehört einfach hier rein. Die andere Sache ist, bitte hört doch bitte auf Uwe und auf Kai, weil die sagen ja sinnvolle Sachen. Also erstens, ja, wir können das höchstens anbieten. Wir können höchstens sagen, liebe Leute, wenn ihr die Tagesordnung baut, versucht doch mal, die Sachen, die für uns interessant sind, da an Anfang zu bringen. Bei Thesenpapieren finde ich es aber ganz schwierig, weil Thesenpapiere sind faktisch für eine Tagesordnung weniger wichtig als Programmanträge oder Satzungsänderungsanträge. Thesenpapiere gehören für mich eher an den Rand oder in Pausen oder sonst irgendwo. Wenn wir vorher das ungefähr sagen können, wann die Sachen sind, dann kommen die Leute auch dann, wenn die Sachen sind. Das mit dem, wenn ich das samstags morgens beschließe, dass es samstags abends in den Nachrichten kommen kann, ich befürchte, dass wir die nächsten 2-3 Jahre nicht unbedingt samstags abends in den Nachrichten kommen. Danke, Olarius. Ich wollte die Sitzung auf keinen Fall beenden, beziehungsweise die Diskussion. Ich dachte nur, wir diskutieren weiter, nachdem der Stream ausgeschaltet ist, wenn das aber Dinge sind, die unbedingt auch noch aufgenommen werden sollen. Selbstverständlich, bitte. Das war nicht meine Absicht. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach alle platt geredet. Nee, hast du nicht. Ja, da möchte ich auch nochmal. Also, ich finde die Diskussion durchaus spannend. Ich bin ja durchaus auch der Meinung, dass die Programmanträge nicht dahin gehörten, wo sie gelandet sind. Zumal ich dann tatsächlich irgendwie eine halbe Stunde, bevor dann mein Antrag doch dran gekommen ist, nach Hause gefahren bin. Da könnte man eine Diskussion darüber führen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Aber ich möchte auf keinen Fall die Diskussion führen, wie richten wir uns nach der Presse unseren Landesparteitag ein. Also die Diskussion finde ich auch abseits dessen, dass das nicht funktioniert, einfach auch nur falsch. Ja, vielleicht nochmal zur Information. Es waren insgesamt 4 verschiedene Pressevertreter da. Einmal WDR-Rundfunk mit ein paar Leuten und 3 schreibende Presse. Wobei einer von denen für eben Watz-Gruppe geschrieben hat und auch Rheinische Post hat mehrere Unterzeitungen, in denen das erschienen ist. Also dadurch war schon ganz gut vertreten und es sind, glaube ich, so an die 10 Zeitungen über dpa auch berichtet worden. Also dementsprechend war im Endeffekt der Output ganz gut, aber eben vor Ort war es doch sehr überschaubar, die Anzahl der Pressevertreter. Dazu kam ja noch, ich bin ein bisschen erkältet, hoffentlich gut zu verstehen, dazu kam ja noch, dass die nach hinten Wahl von den Anträgen, von zum Beispiel von den Sozialpiraten, die Anträge, durchaus ein politisches Signal war und das auch so angekommen ist, glaube ich, bei der Presse, zumindest bei der Rheinischen Post. Daher kam ja im Prinzip auch der Gedanke, solche Sachen, ob das jetzt Bildung im Grundsatzprogramm ist oder was auch immer, solche Sachen nach vorne zu stellen. Nicht, um es der Presse recht zu machen, sondern sie berichten eh. Und durch diese dpa-Meldung, die in 5 verschiedenen Zeitungen aufgetaucht ist, immer mit dem gleichen relativ kurzen Text und immer mit dem Sauhaufen drin, ist das natürlich was, was man unter Umständen vermeiden könnte, wenn man denn will. Uwe, die Rheinische Post, das war der Vogt. Ich weiß nicht, ob man unbedingt darauf achten sollte, was der schreibt. Naja, ist das da politisch angekommen, was de facto passiert ist? Die Sozialpiraten haben sich ja riesig geärgert, dass es so nach hinten geschoben worden ist. Ja, Entschuldigung, aber dieser Sozialpiraten-Blog war aus meiner Sicht sogar grob ärgerlich, weil er da einfach überhaupt nicht hingehörte. Ja, deswegen, also ich sag ja, dass die haben das schon richtig verstanden, so wie wir es halt gemacht haben, also wie die Versammlung es gemacht hat. Okay, ja, nur über die Rheinische Post reden wir mal abseits der Sitzung. Ich glaube, es kann passieren, was will, der Herr Voth wird immer so schreiben. Ja, also ich möchte noch was sagen dazu. Ich möchte auf keinen Fall mich der Presse anpassen, sonst wem anpassen und ich möchte nicht 4 Stunden Starlights der Piraten als erstes haben. Aber es war am Anfang wirklich ein bisschen viel Satzung. Und das möchte ich bitte zu bedenken geben. Es liegt an uns, wie wir unsere Außenwirkung gestalten. Unabhängig von Presse oder irgendetwas, das liegt an uns. Und ob wir eine Stunde später anfangen, weil keine Wahlzettel gedruckt sind oder was auch immer, der Eindruck, den wir als Partei machen, ob nach innen oder nach außen, liegt an uns selbst. Ja, das liegt an uns selbst, ganz genau. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt in der Nummer. Wie so ein Parteitag am Ende aussieht, so ein Programmparteitag, ist, ich sag mal, nicht unmaßgeblich davon beeinflusst, was an Anträgen da ist. Und wenn halt 3/4 oder 5/6 Satzungsanträge sind, dann ist das so. Wenn sich niemand hinsetzt und sagt, wir schreiben jetzt Programmanträge, Positionspapiere oder whatever, dann ist der Parteitag voll mit Satzungsänderungsanträgen. So what? Also wenn du meinst, das ist falsch, dann setze ich hin und schreibe Programmanträge. Tut mir leid, das kannst du das nicht ändern. Ich habe nicht über die Inhalte und Satzungsanträge oder sonst was gesprochen. Ich meine dich auch nicht, Sabine. Danke, okay. Nee, er meint mich ja und ich gebe ihm ein +1 zurück. Also Balli, schreib mal ein paar andere Anträge bitte, klar? Ja, ich bin jetzt gerade schon dabei, quasi morgen. Quasi morgen ist auch gut. Wir öffnen damit die Antragskommission für Balli und andere. Ernsthafte Diskussionen noch bitte zu dem Thema oder zu irgendeinem anderen Thema? Also ich möchte jetzt noch was anmerken. Nee, dann darfst du. Uwe, hast du was gesagt? Nein, das war ich. Bernd. Ich gebe dir vollkommen recht, dass man, oder ich sag mal, wir richten uns bei den Parteitagen nicht nach der Presse und das ist auch gut so. Allerdings sollte man dann am Ende nicht über die Presse meckern, wenn die nur Satzungsänderungsanträge vorgesetzt kriegt und die interessanten Anträge danach Schluss der Redaktion sind, brauchen wir uns nicht wundern und nicht meckern. Das möchte ich nur anmerken. Wenn wir uns dafür entscheiden, sollten wir dazu auch stehen und dir nicht meckern. Ja, ich glaube, diesmal hat wirklich viel ausgemacht, dass wohl die Erwartung war, oh, die reden jetzt über den schlechten schlechte Wahlergebnis und zerfleischen sich ein bisschen. Ich finde es durchaus auch okay, wenn wir nur Satzungsänderungsanträge haben. Und man sollte vielleicht im Vorfeld dann ein bisschen gucken, was da so ansteht und ob man irgendwas davon ja auch in der Bedeutung betonen kann. Wird jetzt nicht jedes Mal ein SMV oder so sein, aber ja, dann halt die Sicht, wir haben hier ein neues Fundament für produktive Arbeit gelegt, bla bla. Ja, und was natürlich wichtig ist, es ist ja intensiv an dieser Presseeinladung gearbeitet worden, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Und da sind halt viele Dinge reingeschrieben worden und sowas dürfen wir natürlich nur tun, wenn wir uns auch wirklich drum kümmern, dass die Dinge auch passieren. Sonst ist es natürlich einfach aus Sicht der AGÖA, diese PM auch verantwortet, eben suboptimal. Der Masch hat vorhin in den Chat gepostet, dass diese Verschlüsselungsgeschichte wohl doch gelaufen sei. Es ist nur irgendwie, ist das zu einigen wohl nicht durchgedrungen. Es ist nicht über die Bühne angekündigt worden, zumindest nicht in der Zeit, als ich im Saal war. Und von daher war es eben etwas schwierig, wenn man die Punkte sieht, die wir in der PM drin hatten. Und das, was eben vor Ort stattgefunden hatte, waren eben gewisse Inkongruenzen, wenn man das so sagen darf. Doch, es ging über die Bühne. Über das Saalmikro ist angekündigt worden. Nicht über die Bühne selber, sondern über das Saalmikro. Ja, also es wurden dann vorne unter dem Twitter-Stream irgendwann die Leute gesammelt. Aber es war halt bis dann unklar, wann es genau stattfindet oder was da los ist oder so. Und es waren in Summe auch tatsächlich nur 5 Leute, die da sich zusammengefunden haben. Okay, danke. So, ich traue mich jetzt schon gar nicht mehr zu sagen, ich würde gerne die Sitzung beenden. Also bitte weitere Wortmeldungen, falls noch irgendetwas ist. Sonst warte ich auf die Entschuldigung. Volker? Vielleicht der 3. November nochmal Erinnerung. Unser schöner Lehrgang oder respektive Diskussionsveranstaltung. Wir sollten reden in Kerpen. Ja, danke. Das ist, glaube ich, bisher überall gut rumgegangen. Gut, sollte heute Termine ins Pad noch eingetragen werden, weil das ist ein Termin, der ist jetzt nicht so weit weg, von daher muss er da auf jeden Fall nochmal rein. Noch weitere Wortmeldungen? Fragen? Seid ihr damit einverstanden, dass wir die Sitzung schließen, den Stream beenden und dann können wir weiter diskutieren, wer möchte? Warte mal. Ja, ich bin just trolling, mach weiter. Nee, das ist eben gerade die Frage. Machen wir jetzt weiter, beenden wir die Sitzung und vor allen Dingen den Stream und diskutieren dann weiter oder möchte noch eben jemand etwas sagen, etwas fragen, etwas anbringen? Ich traue mich nämlich nicht mehr von mir aus, die Sitzung zu beenden. Stille. Mach mal, Sammy. Dann beende ich jetzt fröhlich die Sitzung um 21.37 Uhr. Die nächste Sitzung findet am nächsten Dienstag um die gleiche Zeit statt. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Und der Stream kann bitte beendet werden. Der Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.